mir kein Leid. Ich war zufrieden, denn ich wusste nicht Bescheid. Doch als ich älter wurde, begann ich zu kapieren. Jetzt heißt